Moin und damit herzlich willkommen zurück zum Entdecker-Podcast. Mein Name ist Niklas und ja, ich hoffe, ich bin gut zu verstehen und der Donner im Hintergrund ist nicht zu laut, weil es gerade schon ziemlich laut gewittert, aber ich gebe mein Bestes. Vorab noch eine kleine Info, bevor wir durchstarten mit diesem Podcast. Ich habe vor 2 Tagen die Biografie von Jony Ive, dem Chefdesigner von Apple, durchgelesen und kann es wirklich nur jedem empfehlen, der was zu Produktdesign wissen möchte, wie man wirklich tolle Produkte entwickelt und auch designt, wie man die Prozesse dahinter aufsetzt, wie man Teams managt und auch einfach, wer daran interessiert ist, wie Apple zu dem geworden ist, was sie ja heute sind, dem kann ich die Biografie nur empfehlen. Ich weiß, die ist schon was älter, von 2014, glaube ich, habe sie bis jetzt aber noch nicht wahrgenommen und sie jetzt mal gelesen, nachdem ich schon vor zig Jahren die Biografie von Steve Jobs, die erste, gelesen habe. Muss ich sagen, das ist auf jeden Fall nochmal ziemlich interessant, um einen ganz anderen Blickwinkel auf die ganze Geschichte von Apple zu bekommen. So, dann habe ich jetzt auch genug Werbung gemacht für das Buch und ja, dann lass uns doch jetzt mal durchstarten mit dieser Folge. Und ja, worum geht es heute? Heute geht es darum, warum es meiner Meinung nach oder wieso ich das so sehe, dass es gut ist, wenn man nicht normal ist. Was auch immer normal ist, mal in Anführungszeichen, das ist ja immer je nach Gesellschaft, in der man lebt, von dieser Gesellschaft definiert, was normal ist. Ich beziehe mich da jetzt aber einfach mal auf unsere westliche Welt, weil ich die ja auch nur so kenne. Und gerade hier in Deutschland ist es ja oft so vorgegeben, man geht in die Schule, man macht sein Abitur, fängt danach vielleicht eine Ausbildung an oder beginnt ein Studium, macht dann eventuell noch einen Master hinten dran oder auch einen Meister, wenn man eine Ausbildung gemacht hat und ja, fängt dann halt an zu arbeiten. Man findet seinen ersten Job nach dem Studium oder nach der Ausbildung, wenn man halt übernommen wird oder eben nicht oder woanders dann sich einen Job sucht, fängt an zu arbeiten, lernt neue Kollegen kennen, wechselt vielleicht mal den Arbeitsplatz oder innerhalb, wenn man in einem Konzern arbeitet oder innerhalb einem größeren Unternehmen, dass man da mal wechselt intern oder auch extern ein anderes Unternehmen und hangelt sich dann so lang durch die Karriereleiter oder macht auch vielleicht eine Fachkarriere, in die man dann halt nicht aufsteigt, sondern sich in seinem Fachgebiet weiterbildet und ja, dann ist man halt irgendwann 65, 67 oder wenn nochmal das Rentenalter sein wird, wenn wir mal alt sind, geht dann in Rente und hat Spaß, genießt sein restliches Leben, worauf man eigentlich auch die ganzen Jahre darauf hingearbeitet hat, dass man dann mal Zeit hat für seine Hobbys, die man ja vorher nicht voll ausleben konnte und ja, stirbt dann irgendwann und das war's dann. Kiste zu und ab ins Grab. Ist jetzt vielleicht ein bisschen spannend. Ja, ein bisschen sehr zugespitzt dargestellt und trifft es jetzt auch nicht 100%, aber um es mal ganz deutlich zu machen. Ich habe für mich aber in den letzten Jahren definitiv festgestellt, dass das nicht der Weg ist, wie ich mein Leben gestalten und auch leben will. Man hat ja schließlich nur ein Leben, das man im besten Fall voll auskosten sollte. Und ja, für mich ist dabei relativ schnell klar geworden, dass ich nicht zu der Mittelschicht gehören will, die arbeiten geht, einen 9-to-5-Job hat und ein ganz nettes Einkommen hat, obwohl das durchschnittliche Einkommen in Deutschland gar nicht mal so hoch ist, wenn man sich das mal anguckt. Dazu kommt dann noch, dass der Durchschnittsdeutsche sein Geld schön auf einem Sparbuch liegen hat oder auf irgendwelchen Konten, wo es natürlich momentan keine Zinsen oder vielleicht sogar Negativzinsen gibt. Und so gar nichts mit Aktien oder mit Investments am Hut hat. Außerdem, dann auch einige denken, also aus meiner Erfahrung berichte ich jetzt mal, es gilt natürlich jetzt nicht für alle, aber was ich auch so schon das mitbekommen habe, dass man dann denkt, ja gut, nach dem Studium, nach der Ausbildung habe ich jetzt so viel gelernt, da brauche ich jetzt im Prinzip nichts mehr zu lernen, beziehungsweise man weiß ja schon alles. Das ist vielleicht auch wieder ein bisschen überspitzt dargestellt, aber so, dass man sich nicht weiter fortbilden muss, also auch nicht im Privaten gerade. Wenn man da überhaupt Bücher liest, dann sind es vielleicht Romane, die natürlich auch ihre Daseinsberechtigung haben, definitiv. Ich lese ja auch ab und zu mal Romane, Thriller oder sonstige Bücher, aber dabei bleibt es dann auch. Ja, und gerade dieses normale Leben, in Anführungszeichen, finde ich ziemlich uninteressant für mich, weshalb ich mich auch entschieden habe, definitiv einen anderen Weg zu gehen und für mich zu suchen. Dabei kann man je nach Umfeld, was man hat, in dem man sich befindet, kann man natürlich dabei, wenn man sich für diese Entscheidung, ja, entscheidet oder diese Entscheidung trifft, kann man natürlich auf Widerstand stoßen, weil man das Weltbild der Menschen, die wirklich auch in diesem normalen Weg leben, sich für diesen entschieden haben, sei es jetzt passiv oder aktiv, obwohl ich glaube, die meisten machen das ja eher passiv. Ja, genau, deren Weltbild, ja, kratzt man damit natürlich ein bisschen an, man zerstört es vielleicht sogar, dass da ja doch was anderes, ganz andere Sachen möglich sind als das, was alle machen. Und da fühlen sich dann natürlich viele ja, unterbewusst vielleicht verletzt, oder man muss natürlich auf jeden Fall auch sein Ego ja, da irgendwie verteidigen, und kann nicht sein, dass der andere dann da irgendwas macht, sondern einfach das macht, was er machen will, und man selbst ja, hier die letzten 30 Jahre im Büro gelebt hat. Und dann beginnt dieser klassische Selbstverteidigungsprozess, dass man den anderen eventuell schlecht macht oder seine Ideen und sagt, ja, das kann doch eh nicht funktionieren. Und die ganzen Sachen, die man halt so kennt. Auf das Umfeld will ich jetzt aber auch gar nicht weiter darauf eingehen, welche Auswirkungen das hat, sondern ja, will ich da einfach mal auf meinen alten Podcast verweisen. Dazu habe ich ja schon mal einen Podcast gemacht. Und falls du ihn noch nicht gehört hast, einfach mal unbedingt reinhören, und dann dazu erfährst du dann auch noch einiges zum Thema Umfeld. Ich will jetzt hier nur noch einen Aspekt rauspicken, und zwar, dass natürlich das Umfeld gewisse Glaubenssätze in dir ja, entstehen lässt oder vielleicht auch schon entstehen lassen hat, die so und die erstmal sind und deine Entwicklung stark beeinflussen können, wenn du es nicht schaffst, also wenn es falsche Glaubenssätze sind, was ja oft der Fall dann ist, da, wenn du es nicht schaffst, diese falschen Glaubenssätze mir wirklich niederzureißen und die aus deinem Kopf zu verbannen. Ja, und wie schafft man es dann, sich wirklich auch von diesen Glaubenssätzen ja, zu trennen, im guten Sinne? Also ich habe das bei mir, würde ich sagen, teilweise geschafft, dass ich mein Umfeld, gerade im digitalen Bereich, wo ich heute sehr viel machen kann, von Grund auf umgestellt habe und da wirklich jetzt auch den Leuten folge und auch den Content konsumiere, die in gewissen Aspekten an den Stellen sind, wo ich hin will. Das können natürlich verschiedene Sachen sein, sei es finanziell, sei es ja, dass man ortsunabhängig ist oder auch einfach vom Mindset her. Und wenn man dann zum Beispiel über die Instagram-Stories jeden Tag oder auch auf YouTube sieht oder jeden zweiten Tag, was dann wirklich so alles möglich ist, dann fängt man so langsam an zu realisieren, dass doch wirklich viel mehr möglich ist, als man vorher angenommen hat, mit seinem False Belief, mit dem falschen Glaubenssatz. So, aber dann jetzt dazu, welchen Vorteil hat es denn jetzt, überhaupt anders zu sein? Also ich gehe jetzt davon aus, dass man sich aktiv dafür entschieden hat, anders zu sein, was im Umkehrschluss natürlich direkt bedeutet, dass man hier aktiv eine Entscheidung getroffen hat, was ja viele Menschen, ich würde sagen 80%, wenn nicht sogar mehr, in unserer Gesellschaft erstmal gar nicht machen können, gar nicht realisieren, dass sie diese Entscheidung treffen können, dass sie hier die Wahl haben, wirklich ihr Leben eher zu bestimmen. Was dann heißt, man führt ein selbstbestimmtes Leben. Gut, das wollen jetzt vielleicht auch einige Menschen nicht. Diese wollen dann eher Sicherheit und dass dann jemand anderes für sie entscheidet und sie sich hier nicht den Kopf zerbrechen müssen, wie es denn jetzt weitergeht, was sie jetzt als nächstes machen. Aber das ist jetzt für mich auf jeden Fall kein richtiger Weg. Außerdem, dadurch, dass man natürlich anders ist, hebt man sich von der Masse ab. Man ist automatisch interessanter für andere Menschen, aber ich glaube auch wirklich interessanter für sich selbst, weil man schließlich die meiste Zeit in seinem Leben mit sich selbst beschäftigt ist. Und wenn ich jetzt die meiste Zeit in meinem Leben mit mir beschäftigt bin, die meiste Zeit mit mir selbst verbringe, dann möchte ich doch ja, diese Zeit mit jemand cool verbringen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich hoffe, es ist verständlich, was ich damit meine. Und für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man versucht, die beste Version seiner selbst zu werden. Gut, dafür muss man jetzt nicht unbedingt einen anderen Weg als den die Gesellschaft so vorgibt, einschlagen. Aber das, wie ich das so mitbekommen habe, hängt das schon meistens sehr stark aneinander, diese zwei Faktoren. Und hier finde ich es gerade extrem spannend, wie man sich doch mit der Zeit entwickeln kann, wenn man gerade auch schon an dieser Schwelle ist, wo man sich dann schon täglich oder auch wöchentlich weiterentwickelt und komplett neue Sachen lernt und über sich selbst erfährt, die man vielleicht vor 2, 3, 4 Wochen noch gar nicht über sich selbst wusste. Man bekämpft oder man löst seine Ängste, sei es jetzt zum Beispiel, man hat Angst davor, vor einem Publikum zu sprechen, sei es jetzt 10 Leute, sei es 100 oder 1000 Leute, und dann macht man das auch mal. wenn man so ein selbstbestimmtes Leben führt, wenn man seine beste Version seiner selbst werden will und bekämpft mit seinen Ängsten und merkt vielleicht sogar, dass das genau das ist, was man eigentlich gerne macht. Und würde man das nicht bekämpfen, diese Angst, dann würde man es natürlich gar nicht erst rausfinden. Und dadurch, dass man natürlich ein selbstbestimmtes Leben führt, dass man anders ist, zieht man natürlich auch Menschen an, die ähnlich sind wie man selbst, also auch anders und nicht den vorgegebenen Weg der Gesellschaft wählen und hat dann damit auch die Möglichkeit, sich Beziehungen aufzubauen, die einen auch weiter voranbringen, indem man sich vielleicht gegenseitig challenged, also herausfordert, sich weiterhilft oder auch einfach nur erzählt, woran man gerade arbeitet, was man gerade macht und dann die anderen auch sehen, was wiederum möglich ist. Also ihr merkt schon, ich bin ein ziemlicher Fan davon, dass alles dieses Konzept Leben, wenn man das so nennen kann, anders anzugehen, als es uns vorgegeben wird und einfach zu versuchen, das Beste draus zu machen, was möglich ist. Der Hannes Ungerer hat auch mal gesagt, sehr schön, dass er das Unternehmertum an sich wie ein Game, wie ein Spiel sieht, wo man dann natürlich in Levels aufsteigen kann und das alles sehr spielerisch sieht. Und ich finde, diesen Gedanken kann man auch sehr gut auf das komplette Leben übertragen, dass das Leben wie ein Spiel ist, nur dass es kein Ersatzleben gibt. Man hat nur eins und sollte es entsprechend am besten nutzen und das Beste daraus machen. Also in dem Sinne, macht das Beste draus und hab einfach ein geiles Leben. An dieser Stelle bedanke ich mich dann fürs Zuhören und hoffe, dieser Folge konnte man soweit gut folgen, denn dieses Mal habe ich sie nicht ganz so vorbereitet, wie ich sonst mal mache. War eher eine spontane Folge, also so ein bisschen einfach drauf losplappern, weil ich eigentlich gar nicht so viel oder nicht die Motivation hatte, jetzt eine Folge aufzunehmen. Habe mir dann aber gedacht, gut, Niklas, das machst du jetzt trotzdem, ziehst es durch, gerade weil ja der Normalo es nicht machen würde nach dem Training. Also bin jetzt nach dem Training, habe noch was gelernt und ist auch schon relativ spät. Hätte ich auch mich auch einfach hinlegen können, ein Buch lesen, aber nein, stattdessen nehme ich einen Podcast auf, weil es ja 99% so machen würden, dass sie es nicht machen und ich will nicht zu diesen 99% gehören. In diesem Sinne, be different. An der Stelle will ich mir noch kurz anmerken, dass ich mich super über eine Bewertung bei iTunes freuen würde, wenn du diesen Podcast bewertest. Das hilft mir und diesem Podcast, dass wir uns weiterentwickeln können und ich natürlich auch weiterhin guten Content produziere. Dann danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge des Entdecker-Podcasts wieder. Bis dahin und ciao.